unsere Liebe war phänomenal. Wenn du bei mir warst, war mir alles egal. Du warst nicht nur eine Frau, du warst ein Freund. Und wir haben wie die Könige vom Kapitän angespeist. Doch dann kam er und nahm dich mit. Ja, dann kam er, der Fernseher. Ja, dann kam er und nichts war wie bisher. War wie bisher. Er fiel direkt auf deinen Kopf. Das Geräusch werd ich nie vergessen. Der Himmel, er lachte mich aus. Das war der schlimmste Tag in meinem Leben. Denn dann kam er und nahm mich mit. Ja, dann kam er, der Fernseher. Ja, dann kam er und nahm mich mit. Ja, dann kam er, der Fernseher. Ja, dann kam er und nichts war wie bisher.